WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung bitten wir zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Cedric und er ist 16. Guten Morgen, Cedric. Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, ob du mich speziell hören kannst. Ich kann dich speziell sehr gut hören. Ah, das ist super. Ja, und erstmal moin, Domian, und erstmal auch moin an den Sektor. Ja, sehr nett von dir. Also ich hatte speziell angerufen, und zwar geht's bei mir um eine Suchtsache. Es ist speziell allerdings eine besondere Art, würde ich mal sagen. Und zwar geht es speziell um Anime-Dinger, also japanischer Zeichentrick. Ich bin wirklich süchtig nach den Sachen. Mhm. Beispielsweise nach solchen Serien wie Detektiv Conan, Digimon, One Piece. Ich weiß nicht, ob dir das speziell was sagt. Nee, sag mir speziell nichts, aber das heißt doch nichts. Da muss man, glaube ich, in der Szene drin sein. Wenn man sich dafür nicht interessiert, dann... Da muss man schon sehr genau drin sein. Das verrückt, ich bin nicht nur nach den normalen Dingern süchtig, sondern auch speziell nach Fanzeichnungen, besonders pornografische Zeichnungen. Oh. Also sprich Hentai oder Yaoi. Das heißt, wenn irgendein Fan meint, Charaktere daraus der Serie zu zeichnen, die... Sex haben, beispielsweise entweder normal, also Hentai ist normaler Sex, Mann, also junge Mädchen, Yaoi hingegen ist Junge und Junge, also sprich homosexuelle Zeichnung. Du bist ja erst 16 Jahre alt. Ja. Das heißt, Pornografie ist für dich nicht angesagt, ist dir klar, ne? Aber ich bin irgendwann drauf gestoßen durch Zufall und es ist beispielsweise so, es macht mich einfach irgendwie speziell nur geil, das geht schon bei mir beispielsweise los, wenn ich irgendwelche Anime-Charaktere sehe, beispielsweise in Unterwäsche oder... Also im normalen Sinn, oder wenn die sich prügeln, manchmal finde ich das auch schon ein bisschen erregend irgendwie. Okay, aber lass uns mal grundsätzlich über die Sucht nach diesen Zeichentrickserienhelden sprechen. Man muss die Serien ja gar nicht kennen. Das sind japanische Serien und du bist halt völlig, völlig verrückt nach diesen Serien. Genau. Wie viele Stunden, kann man das fragen, wie viele Stunden am Tag konsumierst du diese Serien? Eigentlich sehr viel. Beispielsweise laufen die auch manchmal im Fernsehen, sogar auf ProSiebenMax. Wenn ich mich jetzt nicht irre, laufen aktuell sogar welche. Stattdessen rufe ich allerdings hier an, gerade natürlich. Ja, das ist natürlich sehr, sehr nett von dir, dass du schaffst, mal eben wegzugucken von den Serien. Ja, aber, okay. Wie viel Stunden verbringst du am Tag damit? Ich würde vielleicht so sagen 3-4 Stunden. Das verrückt, das ist nicht sogar nur mit der deutschen Übersetzung. Ich schaue mir auch noch Spaß gerne mal welche in ausländischen Sprachen an, mal Spanisch, Italienisch, einfach weil ich wissen will, wie die übersetzt haben oder wie der Klang von der Sprache ist. Ja, okay. Wir hatten hier öfters schon dieses Thema oder ähnliche Themen. Kannst du mir erklären, warum dich das so anflasht? Naja, ich finde, es ist einfach so ein bisschen die Art. Es ist die gezeichnete Art. Ich finde, diese gezeichnete Art ist einfach sehr interessant, speziell. Besonders auch bei diesen Anime- und Manga-Charakteren mit den großen Augen. Es ist einfach so speziell anders, quasi. Es ist nicht wie ein Cartoon, einfach nur so hingeklatscht quasi. Ich finde, es ist irgendwie die Besonderheit, weil das sieht so anders aus einfach. Mhm. Ja, gut, das überzeugt mich jetzt auch noch nicht. Aber Man muss die genau kennen. Erst dann, wenn du so einen Anime-Charakter siehst, erst dann, glaube ich, kannst du sagen, der sieht ja völlig anders aus, der sieht ja voll cool aus. Ja, ich habe da natürlich auch schon mal reingezappt und mir das angeguckt. Mir fällt es eben so schwer, das nachzuvollziehen, dass man da so fast eine Sucht nachentwickelt. Mir fällt es eigentlich auch schon schwer nachzuvollziehen bei normalen Serien, die von Menschen gespielt werden. Okay, aber die Japaner sind sogar ein bisschen anders. Ich habe mal sogar gelesen, es gibt Japaner, die sogar solche Anime-Figuren heiraten. Ja, ja. Eine Ehe mit der führen. Das finde ich sogar auch interessant. Beispielsweise bin ich sogar auch mit ein paar eigentlich Manga-Anime-Charaktere zusammen. Ich finde, es ist einfacher speziell als mit normalen Mädchen. Warum? Weil beispielsweise so, ich würde sagen, so ein Anime-Manga-Charakter hingegen hat speziell interessante Arten. Man weiß genau, wie er ist quasi. Er wird ja mal beschrieben. Mhm. Bei einem Mädel hingegen muss ich mich über Jahre rantasten, um genau in ihren Charakter herauszufinden. Natürlich. Und ein Mädel ist viel anstrengender. Es gibt da schon mal Widerworte. Die Zeichentrickfigur nicht. Die ist ja statisch. Ja, okay. Aber speziell, die macht ja nicht das, was man möchte speziell. Man muss mit den richtigen Bilder haben. Dann weiß man genau, was sie möchte. Wie sieht denn dein Zimmer aus? Beschreib mir das mal. Also eigentlich habe ich einen Schreibtisch speziell daneben, so ein Hochbett. Unterm Hochbett sind so ein paar ältere ältere Sachen. Da habe ich noch neben dem Schreibtisch auf der einen Seite so einen speziellen Schrank. Da ist ganz viel drin. Ich habe sogar eine bisschen DVD-Reihe mit ein paar Anime-Dingern. Ich dachte mir, dass die ganzen Wände vollhängen mit Postern und mit Bildern. Nee, mache ich das auch nicht liegen gern, weil ich würde mir sagen, den ein bisschen beobachtet fühlen von den Charakteren. Ach so. Ja, weil ich bin so jemand speziell. Es ist, wenn da zu viel quasi hängen, würde ich mich überrannt fühlen quasi von denen. Was sagen denn deine Eltern dazu? Meine Eltern wissen, also mein Vater weiß nur speziell, dass ich Animes gucke. Er weiß allerdings nicht, dass ich speziell die Hentai- oder Yaoi-Dinger gucke. Also das weiß er nicht. Er weiß nur, dass ich die normalen Dinger gucke. Ja, und deine Mutter? Meine Mutter weiß eigentlich, glaube ich, auch nicht so viel davon, weil ich lebe bei meinem Vater. Ach so, okay, verstehe. Deine Freunde, wie finden die das? Oh, ich hatte es mal welchen in der Schule erzählt. Das war so, da hatte ich es mal einem erzählt, nämlich, dass ich speziell wie solche Dinge so ein Ding auch auf dem Rechner hatte, auf dem Laptop, weil ich bin in so einer Laptop-Klasse. Mhm. Und der hingegen hatte gesagt, der fand es ein bisschen komisch, glaube ich eher, würde ich sagen. Er fand es nicht ganz so normal. Also stehst du da relativ alleine da in der Schule mit ja, dieser Leidenschaft? Ja, natürlich nicht alle. Ich will natürlich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich schaue mir hier japanischen Zeichentrick-Pornografie an mit irgendwelchen Anime-Charakteren, die aus bekannten Serien sind, weil das kommt komisch rüber. Gibt es denn so im Netz so Communities, wo man sich austauschen kann? Ja, es gibt speziell ganz viele Anime-Formen. Es gibt speziell irgendwie was aktuell mit Pro7Max, da speziellen Bereich, wo man sich austauschen kann. Es gibt Foren zu Digimon, zu Detective Conan, zu eigentlich allen Anime-Serien. Ah, ja. Was ist dein Traum in Sachen Figuren? Hast du irgendeinen Wunsch? Wie meinst du das speziell? Ja, irgendwie, dass du ganz besonders machen möchtest oder mal nach Japan reisen möchtest, wo die... Ja genau, ich hatte schon überlegt, mal speziell nach Japan in diesem Land zu gehen. Ich hatte sogar die Überlegung, auch Manga-Zeichner speziell sogar zu werden. Ah. Also speziell nach Japan und Manga-Zeichner eigentlich werden. Du hast ja vorhin gesagt, dass du hast das Wort süchtig gebraucht, ne? Hm? Meinst du es wirklich ernst, dass du nicht davon wegkommen kannst, ja, obwohl du es willst? Ja, es ist schon so speziell. Es ist speziell. Ich habe beispielsweise auf meinem Computerbild Hintergrundsache beispielsweise drin. Ich reiße öfters mal Witze speziell darüber sogar. Sogar ein paar Digimon-Witze habe ich manchmal gemacht. Und manche sind ein bisschen harmlos, andere jetzt nicht so. Das heißt mit anderen Worten, ich bin wirklich nach den Serien hammergeil quasi. Ja, vielleicht ist das jetzt noch ein Moment, wo du das noch ganz gut abbremsen kannst, dass du nicht wirklich davon mal süchtig wirst und dass dein ganzes Leben aufgefressen wird. Naja, es war so speziell, der letzte Woche hatte ich zu den pornografischen Dingern sogar auch mal sehr oft onaniert sogar. Manchmal kam es sogar zu ein bisschen Schmerzen dabei. So. Das ist genau der Punkt, wo ich sage, wir unterbrechen das jetzt hier mal und du wirst von meiner Psychologin zurückgerufen und bekommst da sicher noch ein paar sehr gute Ratschläge und Tipps, Cedric. Einverstanden? Okay. Der Cedric, im Speziellen. Hier ist, mit wem machen wir weiter? Mit Stefan. Und Stefan ist 37. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, hallo. Hallo Stefan, um was geht's bei dir? Schön, dass es klappt. Ja, es geht bei mir um einen intimen Wunsch. Ja. Und ich möchte aber gleich von der Weg schicken, dass ich diesen intimen Wunsch auf ein tiefergehendes persönliches Problem von mir zurückführe, nämlich das Problem der Unselbstständigkeit. Aha. Also fangen wir mit dem intimen Wunsch mal an, bevor wir zur Interpretation kommen. Habe ich mir gedacht. Ja. Also, ich würde mich sehr gerne mal von einem Paar, das kann älter oder jünger sein, ist egal, was mich aber erotisiert, würde ich mich sehr gerne mal behandeln lassen, versorgen lassen wie ein Säugling. Ach so, ah ja. Ja, also mit Shoppen geben, mit richtig Zuwendung. Mit was? Shoppen geben. Was heißt das? Ja, ein Säugling geht man doch shoppen, in Shoppen. Ich weiß nicht, was Shoppen ist. Also nicht einkaufen, sondern den Shoppen zum Trinken. Ein Fläschchen? Ja. Genau. Ach so, das Wort kenne ich nicht, shoppen geben. Ach so, sorry. Dann vielleicht ist es hier bei uns, hier wo ich wohne. Wahrscheinlich, ja genau. Kann sein. Also ja, ein Fläschchen, genau. Ja. Also alles, was man im Grunde mit einem Säugling macht. Und das würde ich gerne mal... Also am liebsten würdest du dann auch auf einem großen Tisch liegen, nackig, alle Viere von dir gestreckt. Ja. Das Pärchen sollte dich schön in Windeln hüllen und schön abpudern vorher. Ja. Ja. Und danach gibt es ein Fläschchen. Genau. Und danach richtig schön versorgen. Und danach legt das Paar dich dann in ein großes Kinderbettchen. Ja. Das wäre dein Traum. Nicht ins Kinderbettchen, sondern zu sich ins Bett. Ach, zu sich ins Bett, ach so. Ja. Und dann? Ja gut, und dann kann man mitunter kann es dann ja erotisch werden. Nee, da wird nichts erotisch. Du bist Baby, du pennst dann schön tief und fest. Du hast deinen Schoppen bekommen und da wird gepennt. Ach so. Ja, da ist nichts mehr mit erotisch werden. Also das kannst du dir schon mal abschminken. Ehrlich? Nein, natürlich nicht. Ich weiß ja, dass es diese Szene gibt. So ungewöhnlich ist das ja gar nicht. Gut, schon, es ist ungewöhnlich, aber wir haben ja hier auch schon öfters drüber gesprochen, dass Menschen diese... Tatsächlich? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, dass Menschen diese Leidenschaft haben, versorgt zu werden. Wie lebst du denn, Stefan, im Moment? Ja, eben, das ist nämlich, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, nämlich, ich wohne immer noch bei den Eltern. Oh. Ich bin noch nicht ausgezogen, weil ich muss sagen, ich hatte eigentlich eine sehr gute Kindheit mit viel Zuneigung von der Mutter. Jetzt vom Vater weniger, der war halt distanzierter, aber das war alles normal. Die Eltern waren zu mir, haben sich mir gegenüber immer sehr verständnisvoll verhalten. Mhm. Weil ich muss auch sagen, ich war immer so ein Kind, so ein Mama-Kind und Heulkind, so eine Heulsuse. Mhm. Also wenn früher, ne, das Übliche mit den Jungs spielen und dann gibt's Reibereien, Raufereien. Dann bin ich schnell, habe ich geheult und bin zur Mama und die Mama hat mich getröstet und gesagt, ja, waren die wieder böse zu dir, die anderen. Also so nach dem Motto, du, mein armes Kind und die böse Welt. Mhm. Und in diesem, ja, wie soll ich sagen, in diesem Kokon lebe ich bis heute eigentlich. Ne? Du wohnst noch in deinem Kinderzimmer? Nee, das nicht. Also das nicht. Aber immer, also wir sind mittlerweile zweimal umgezogen. Aber ich habe halt immer noch so ein Zimmer zu Hause bei den Eltern praktisch, ja, das schon. Hattest du denn schon mal eine Beziehung? Nein. Nein? Nein, eben nicht, ne. Hattest du schon mal Sex? Das schon, aber sehr, sehr, sehr wenig. Mit und wem? Meist mit einer Frau und auch mal mit einem Mann. Achso, also bisexuell orientiert. Ja. Das schon. Also ich würde schon sagen, ja. Ja. Bikomponentisch auf jeden Fall da. Hast du dich denn schon mal verliebt in eine Person? Ja, viel. Viel? Viel. Aber ich habe es nie mitgeteilt. Das ist das Problem. Warum ich kann es nicht, Stefan? Offen sagen. Ich habe Hemmungen. Ich kann es nicht offen sagen. Mensch, ich hab furchtbar Liebeskummer schon gehabt in der Schule früher. Das war Mensch, furchtbar. Stefan, du sprichst von Hemmungen und du sprichst hier in aller Öffentlichkeit so eine ungewöhnliche, relativ ungewöhnliche sexuelle Fantasie aus, ohne Hemmungen. Ja, ja, weil habe ich dir ja gesagt, das hängt für mich zusammen. Mhm. Diese Sehnsucht, dieser Wunsch, was ja nur ein reiner Traum ist. Ja, denn das verstehe ich schon. Ich meine, du hast keine Hemmung, das auszusprechen. Also hast du, deshalb wundert es mich, dass du eine Hemmung hast, dein Verliebtsein kundzutun. Ja. Ist es einfach so? Ich glaube, es ist so eine Form, Verantwortung zu übernehmen. Also ich habe relativ schnell gelernt, ich habe ja auch mal Mädels kennengelernt. Mhm. Und hatte auch kurze Affären. Und da habe ich aber gelernt, oder recht schnell gemerkt, dass es ja auch so eine Form von Verantwortung übernehmen ist. Mhm. Für so eine Beziehung. Mhm. Und dann wollte ich das wieder doch und das, nicht. Und das möchtest du nicht? Du möchtest lieber umsorgt und verhätschelt werden? Ja. Was du im wahrsten Sinne des Wortes ja auch letztendlich die ganzen letzten Jahrzehnte wurdest. Ja. Und daher rührt dann auch diese merkwürdige sexuelle Fantasie. Ja, darauf führe ich das zurück. Mhm. Hast du denn für dich so den Drang, dass du etwas verändern willst in deinem Leben? Ja, das ist ja das Schlimme, im Grunde täglich. Also im Grunde denke ich wirklich jeden Tag darüber nach, Mensch, es ist doch eigentlich... Höchste Zeit, finde ich. Ja. Was machst du beruflich? Also ich mache jetzt ein Fernstudium. Mhm. Und was? Und Politik, Verwaltung, Soziologie. Ja. An der Fernuni Hagen. Ja, warum Fernstudium? Weil ich kein Abitur habe. Ich mache das auf dem zweiten Bildungsweg. Okay. Ich war eben kein erfolgreicher Schüler, muss ich leider dazu sagen. Ich war ziemlich schlecht als Schüler. Mhm. Hatte mich aber schon früh für Politik interessiert, so wie du auch. Mhm. Und habe dann nach der mittleren Reife eine Ausbildung gemacht als Kaufmann im Einzelhandel. Wollte eigentlich zur Stadtverwaltung. Mhm. Wollte eine Ausbildung machen im mittleren Beamtendienst. Mhm. Und habe aber Absagen bekommen. Ich führe das halt aufs Zeugnis zurück. Okay. Weil die Nachfrage beim öffentlichen Dienst ist ja sehr, sehr hoch. Ja. Da wollen ja viele hin. Okay. Und lassen wir das mal zur Seite. Lassen wir auch mal die sexuelle Fantasie zur Seite. Ich finde, die andere Sache ist viel wichtiger. Nämlich, dass du in ein anderes Leben allmählich hineinkommst. Ja. Stefan, der allererste Schritt ist, dass du aus der elterlichen Wohnung ziehst. Das haben natürlich schon so viele Leute zu mir gesagt, ne? Warum tust du es nicht? Ja. Das ist der erste Schritt. Wenn du den nicht schaffst, kannst du alles andere vergessen. Ja. Was sagt denn deine Mutter dazu? Ja, das ist ja das Schlimme. Die findet es ja ganz toll. Ja, wie oft in solchen Fällen. Du bist so ein Mama, so leider. Mamasöhnchen, das zu Hause wohnt. Ja, richtig. Mhm. Richtig. Und der Vater, gut. Dem ist egal. Nee, egal nicht. Aber ich habe den Eindruck, die sind froh, dass ich da bin. Ja, gibt's noch Geschwister? Ein Bruder, genau. Der ist 3 Jahre älter und das aber lebt schon lange alleine. Ja. Hat der Bruder mal so ein klares Wort mit dir gesprochen, was das soll? Also jetzt so, nicht so streng, aber der sagt auch natürlich immer wieder mal, du musst mal gucken und so, ne? Mhm. Also, aber letztlich ist es jetzt ihm eher egal. Also mein Bruder ist eher ein Typ, der so an sich denkt. Okay. Der sagt sich halt letztlich, ist meine Sache, ne? Okay, nochmal auf die Frage zurückzukommen. Warum tust du es nicht? Warum gehst du nicht raus von zu Hause? Kann ich dir ich sag mal, Angst vor der Veränderung, sag ich mal. Angst vor der Veränderung. Willst du mit 67 auch noch? Ja, ich kenne ja diese Gedanken alle. Aber das nützt nichts, das ist ja was. Nein, die Gedanken nützen nichts, Stefan. Die Gedanken sind erstmal wichtig, aber letztendlich muss man handeln. Das alte Lied in allen Dingen. Ja, und da fängt's an, ne? Vielleicht lösen sich dann auch diese sexuellen Dinge etwas bei dir auf, wenn du in ein eigenständigeres Leben kommst. Du hast es ja völlig richtig interpretiert, vielleicht ist diese sexuelle Fantasie, die du vorhin hattest, auch Produkt dieses merkwürdigen Lebens, was du da führst. Da bin ich fast sicher, ne? So, deswegen müssen wir die gar nicht vertiefen. Vertiefen müssen wir, dass du auf eigene Füße kommst. Und du bist jetzt 7, du bist halt ein Kerl von 40 Jahre. Da wohnt man nicht mehr unter Mamas Tisch, Mensch. Du kannst ja ein gutes Verhältnis, du sollst ja auch ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern haben und die oft besuchen und ehren und achten, darum geht's ja gar nicht. Mhm. Aber du sollst deine eigene Wohnung haben, du sollst deinen eigenen Haushalt führen, du sollst deine Freunde zu dir einladen und so weiter, was man alles macht, wenn man ein eigenes Leben hat. Es ist halt so, ich habe einen sehr guten Freund und der redet auch schon seit Jahren an mich hin und der hat mich aber dann irgendwann dazu gebracht, Tabletten zu nehmen, also Psychotabletten, weil ich habe auch Ängste im Alltag, muss ich sagen. Ich bin ein Angstmensch. Und helfen die Tabletten? Die helfen insofern, dass die Ängste weniger geworden sind. Ich hatte mal eine Phase, wo es also ganz schlimm war, wo ich eigentlich gar nichts mehr machen konnte. Okay, wo Stefan. Ich nur noch jeden Tag aufs Rad bin, weil ich nur noch in Bewegung sein konnte. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, du, also jetzt müsst ihr vielleicht doch mal gucken. Ne? Und da habe ich erst gewehrt und dann aber, die nehme ich jetzt seit 2008. Ne? Wer verschreibt dir denn diese Tabletten? Meine Hausärztin. Das sind Psychopharmaka, Antidepressiva oder was? Ja, also das heißt eben gegen soziale Angststörung. Okay. Also Stefan, wenn du das nicht alleine schaffst, trotz aller Ratio, trotz aller vernunftmäßigen Selbstüberzeugung, dann hol dir bei einem Therapeuten psychotherapeutische Hilfe. Habe ich ja auch schon gemacht, ne? Hast du schon gemacht? Öfters und es ist immer an diesem Punkt, also es waren auch gute dabei, muss ich sagen. Auch der letzte, zu dem wäre ich gerne weiterhin gegangen. Aber der hat dann auch gesagt, also es ist eigentlich jedes Mal in so einer Therapie an diesem Punkt gescheitert. An diesem Punkt des Ausziehen, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Stefan, dann tritt dich doch mal in den Hintern. Psycho hin, Psycho her, Therapie her, hin. Du musst es machen. Mhm. Wenn du da sitzt und nur jammerst und sagst, es geht irgendwie nicht und ich scheitere und es funktioniert nicht und ich habe Angst und meine Ratio sagt, aber ich kann nicht, wird nie was draus. Das ist der Schlüssel für alles, was irgendwie noch jetzt sich verändern soll in deinem Leben. Ja. Ich kann dir jetzt gerne nochmal meine Psychologin geben. Ja, okay. Die wird dir auch nochmal vielleicht ein paar Tipps geben. Aber letztendlich, Stefan, bist du der Schmied deines Glücks, altes Sprichwort. Du! Kein Psychotherapeut, kein Psychiater. Die können dir so ein bisschen helfen irgendwie, aber du musst es machen. Das weiß ich ja. Die können ja nur Begleiter sein. Ja, aber du darfst nicht tausendmal sagen, ich weiß es. Du musst es dann auch irgendwann tun. Ja. Mann, Stefan. So, jetzt ruft die Magdalena dich gleich an. Ja, okay. Und alles weitere im Hintergrund. Aber wie gesagt, ich wünsche dir wirklich sehr, sehr viel Entschiedenheit, dass du schaffst. Entschlusskraft. Das ist ein gutes Wort. Ja. Von Herzen alles Gute. Danke dir. Tschüss, Stefan. Tschüss. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Übrigens zwischendurch mal herzlichen Glückwunsch an den Bundestag für das tolle Sterbehilfegesetz, das du heute verabschiedet hast. Jetzt bleibt nach diesem Gesetz, auf der Grundlage dieses Gesetzes, bleibt einem Schwerstkranken, der nicht mehr leben will, nichts anderes mehr übrig, als sich die Pulsadern aufzuschneiden oder vom Hochhaus zu springen. So macht man menschennahe und menschenfreundliche Gesetze. Super gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Diana. Das soll übrigens jetzt wieder Beschwerdebriefe kommen. Satire, aber im Kern ernst gemeint. Diana, 26, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Diana. Diana. Genau. Ich grüße dich. Und was geht's bei dir? Ich wollte drüber reden. Ich krieg in 4 Wochen einen kleinen Jungen. Mhm. Und mein Freund hat mich vor 2 Wochen verlassen. Ach. Was ist das denn für einer? Ein Arschloch. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir waren fast 3 Jahre zusammen. Und ist das ein Wunschkind? Also ganz am Anfang, wo wir zusammengekommen sind, er hat sich wegen mir scheiden lassen, hat er gesagt, er ist nur zu 2% zeugungsfähig. Mhm. Und damit war dann halt auch für mich das Thema Verhütung nicht so präsent gewesen. Mhm. Ja, so. Und dann halt... Und dann warst du irgendwann schwanger? Ja. Und was hat er da gesagt, als du schwanger warst? Der hat sich total gefreut, ich mich ja eigentlich auch. Und was ist jetzt passiert? Ja, jetzt hat er eine neue. Bitte? Also der hat eine neue Freundin. Er hat eine neue Freundin? Mhm. Seit wann? Also ich weiß nicht, wie lange das schon läuft, aber offiziell sind wir seit vorgestern zusammen und vor fast 3 Wochen hat er sich getrennt. Boah, das ist aber ein herber Schlag. Mhm. Das ist ein herber Schlag. Wie geht's dir denn jetzt? Du bist hochschwanger und bekommst bald ein Kind und jetzt so ein Seelenschmerz. Wie geht's dir? Ich sag mal, ich habe ja noch eine 3-jährige Tochter. Die wird im November 3 Jahre. Mhm. Die ist mein absoluter Sonnenschein. Bitte? Die ist mein absoluter Sonnenschein. Ja. Achso, das andere Kind hält dich so ein bisschen fest im Moment. Ja, definitiv. Wie hat er sich denn jetzt zu dir geäußert? Wie hat er sich von dir getrennt? Er hat zu mir gesagt, ich trenne mich wegen deinen Stimmungsschwankungen. Oh. Sind die Stimmungsschwankungen jetzt bedingt durch die Schwangerschaft? Ja, definitiv, ja. Früher war das nicht so? Nee, gar nicht. Und das weiß er ja auch, dass es früher nicht so war. Ja. Umso gemeiner ist es. Ja, finde ich eigentlich auch. Ich sag mal, weil er ist Taxifahrer, er ist wirklich fast den ganzen Tag unterwegs. Mhm. Und wenn er dann mal zu Hause war, dann Mittagessen und dann mal kurz hinlegen und das war's dann auch. Hat er denn irgendetwas zu dir gesagt wegen der Schwangerschaft, wie er das jetzt so sieht? Da kommt ja sein Kind bald zur Welt. Also ich wohne ja in einem ganz kleinen Ort. Mhm. Und er hat sich 3 Straßen weiter eine Wohnung gesucht. Mit angeblichem Kinderzimmer, ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Und ja, er hat gesagt, naja, er soll ja wenigstens mit Mama und Papa aufwachsen. Mhm. Nimmst du ihm das ab, dass er sich um das Kind kümmern wird und will? Nicht wirklich. Warum? Ich glaube, er will erstmal seinen 3., 4. Frühling genießen oder so. Wie alt ist er? Er ist 27. Mhm. Was sind denn das, was hast du denn so für Vorstellungen, wie das werden soll, wenn das Kind da ist? Ja, also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass er sich wenigstens mal ab und zu mal blicken lässt, mal gucken, wie es dem Kleinen geht, wie es mir geht, weil bei meiner Großen habe ich auch schlimme Wochenbettdepressionen gehabt. Hm. Kümmert sich denn der Vater von der Großen um das Kind? Ja. Der macht das. Mhm. Ja. Jetzt hat dein frischer Ex eine neue Freundin schon. Ja. Wie wird das sein, wenn du ihn dann triffst und du weißt, er kommt gerade vielleicht von der Freundin? Ich sehe den jeden Tag. Du siehst ihn jeden Tag? Mhm. Wo siehst du den jeden Tag? Im Taxi vorbeifahren. Ach so. Liebst du ihn noch? Ja. Ja. Selbst diese Verletzung kann die Liebe jetzt nicht kaputt machen. Gar nicht. Hm. Du denkst viel an ihn. Mhm. Sehr viel. Hat er das denn so ganz definitiv und endgültig gesagt? Oder? Ja, er hat gesagt, er sucht sich eine eigene Wohnung, es ist Schluss. Und hat er ja. auch, hat er auch den, diesen schlimmen Satz gesagt, dass er dich nicht mehr liebt? Nein. Glaubst du, dass er dich nicht mehr liebt? Naja, sonst würde er nicht zu einer anderen ins Bett steigen. Ja, glaube ich auch. Und er steigt ja nicht nur ins Bett, sondern er ist ja so, sogar, so habe ich es verstanden, mit der sogar zusammen, ne? Ja, genau. Hm. Ah, Diana, das tut mir leid. Das tut mir total leid. Das ist ja so schon ein schlimmer Liebesschmerz, wenn man, wenn man so verlassen wird und man selbst noch liebt. Das ist ja ganz schlimm. Ja. Und wenn man dann noch schwanger ist und dann das Kind, das gemeinsame Kind zur Welt kommt. Das habe ich mir auch gedacht, weil ich habe jetzt gar keinen zur Geburt. Mhm. Ja. Das heißt auch, aus der Verwandtschaft kann dir niemand so beistehen? Deine Mama vielleicht? Nee, gar keiner. Gar keiner. Hast du keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern oder Mutter? Doch, aber die sind da gerade im Urlaub. Ach so. Aber wenn die wieder zurück sind, die können sich dann auch um dich kümmern. Ein bisschen. Und keine Busenfreundin gibt es? Enge Freundin, beste Freundin? Doch schon, aber die will nichts mit Kindern zu tun haben. Ach du je, Mann. Kriegt die beste Freundin ein Kind oder sagt die Busenfreundin, oh, ich will übrigens mit Kindern zu tun haben. Mann. Die ist schon nach 5 Minuten mit meiner Großen fertig. Ach du lieber Gott. Du glaubst nicht, dass es nochmal Sinn hat, mit dem so paarmäßig sich zu unterhalten? Vielleicht in der Paarberatung oder so? Nee, ne? Nee, gar nicht. Nee, das Ding ist jetzt weg, wenn er schon woanders die Segel schon wieder aufgeschlagen hat und die Zelte aufgeschlagen hat. Ja. Ach, Diana, da musst du da jetzt durch. Mhm. Und wenn es noch so traurig ist und du weinen musst. Aber du hast ja einen guten Kraftgeber, das ist dein anderes Kind. Genau. Das finde ich schon mal ganz tröstlich in der ganzen Situation. Du bist nicht alleine und du musst ja alles gut hinkriegen, schon auch für die andere Kleine. Ja, deswegen ja. Mhm. Hast du denn, wenn du so an die Vergangenheit denkst, die letzten Monate zum Beispiel, ist dir irgendwas aufgefallen, dass er schon komisch war oder so ein bisschen auf Distanz gegangen ist? Gar nicht, absolut nicht. Gar nicht. Nein. Umso schlimmer trifft einen das dann, ne? Ja. Mhm. Ich habe es irgendwie im Gefühl gehabt, aber auch genau mit dieser Person, aber ich... Ach, du kennst die Person? Ja, leider. Kennst du die gut? Na, ich war damals mit ihr in der Schule in der Parallelklasse. Ach so, und wo haben die sich oder wie kennengelernt, weißt du das? Also die kennen sich irgendwie schon 10, 15 Jahre lang. Aber wie es dann jetzt richtig geschnackelt hat, weiß man nicht. Nein, keine Ahnung. Mhm. Ich glaube, das Beste ist in so einer Situation, diese Gedanken an den Konkurrenten, in deinem Fall an die Konkurrentin, einfach immer weg zu verdrängen. Denn je mehr man sich da hineinversetzt, hineindenkt, desto mehr verletzt wird man. Das glaube ich auch. Ja, aber das Schlimme ist wirklich bei dir, dass du den immer siehst und wer weiß, was dann sein wird nach der Geburt, ob er dich besuchen kommt und wie das dann so ist. Und na, das werde ich sehen, wenigstens wenn der Mama... Aber du willst auf jeden Fall... Ja? Wenigstens wenn der Mama will Weihnachten mal rumkommen. Ach so, ja. Aber du möchtest, dass er die Vaterschaft dann auch annimmt und anerkennt. Ja. Ja. Mir tut das sehr leid, was passiert ist. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt keine Arznei gegen. Das stimmt. Die Arznei ist, an die beiden Kinder zu denken, dass das Beste für die beiden Kinder jetzt geschieht demnächst. Dass die Geburt gut über die Bühne läuft. Und oh, ich hoffe es. Und ich glaube ja schon, wenn der Kleine dann da ist, dass das Glück, was du dann empfinden wirst, wird vielleicht die Traurigkeit überschatten, dass er weg ist. Das denke ich. Bitte? Ich hoffe es. Ja, genau, man kann es ja hoffen. Natürlich wird Traurigkeit da bleiben. Diana, ich wünsche dir ganz viel Glück für eine gute Geburt. Dankeschön, Domian. Und wünsche dir auch alles Gute, diesen Schmerz bald zu überwinden. Es dauert seine Zeit, das ist aber normal. Ja. Alles Liebe. Ich danke dir. Sehr gerne. Alles Liebe, Diana. Tschüss. Tschüss, tschüss. So, ihr Lieben, 1.32 Uhr haben wir gleich und das hier ist unser Thema nächste Woche. Nächste Woche ist übrigens eine etwas kürzere Woche, da fällt freitags die Sendung aus. Übrigens in der nächsten Zeit bis Weihnachten immer wieder mal freitags, aus programmtechnischen Gründen. Ich sage euch das jetzt schon mal, dass ihr nicht euch wundert, wenn wir freitags dann nicht da sein werden. Also nächste Woche geht das schon los. Aber sonst verläuft die Woche normal und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir ein Thema und das Thema heißt Blut. Und ich möchte sehr gerne nächste Woche mit Leuten sprechen, in deren Leben Blut eine besondere Rolle spielt oder auch spielte. Arbeitet ihr zum Beispiel mit Blut? Seid ihr schon mal schwer verletzt worden durch einen Unfall oder bei einem Verbrechen? Habt ihr eine Bluterkrankung? Spielt Blut in eurem Sexleben vielleicht eine Rolle? Oder trinkt ihr vielleicht sogar Blut? Gibt ja alles. Gibt alles. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema Blut, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft nächste Woche vor der Sendung oder während der Sendung an. Nächste Woche Thema Blut. Heute freie Themennacht. Und es geht weiter mit Ronja. Ronja und Sven, 25. Guten Morgen. Hallo Domian, guten Morgen. Können wir zu dritt reden? Ich bin auf Lautsprecher. Hi, Domian. Hallo Sven. Jürgen, Entschuldigung. Wie du willst. Ihr seid beide 25. Nee, ich bin 22. Okay. Weswegen ruft ihr an? Ja, Sven. Ja, also wir haben uns so vor 2,5 Monaten ungefähr haben wir angefangen, uns ein sehr ungewöhnliches Hobby zusammenzusuchen. Und zwar, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber wir gehen auf Dating-Seiten gezielt und melden uns dort als Minderjährige an. Du hast das vielleicht schon mal so gesehen, irgendwie in so Fernsehsendungen. Ja. Wenn so Redakteure dann sich da so anmelden und dann um zu mal gucken, schauen, um zu gucken, wer da anbeißt. Genau. Ja. Wie alt gebt ihr vor, dass ihr seid? Zwischen 14 und 16, das ist von der Dating-Plattform halt unterschiedlich. Manchmal kann man sich erst ab 16 anmelden oder halt manchmal erst ab 18. Mhm. Dann läuft es aber so, dass wir im weiteren Gespräch halt gezielt darauf eingehen, dass wir so sagen, hey, Entschuldigung, wir sind erst 16, also dass sie halt auf jeden Fall informiert sind, wie alt wir sind. Mhm. Und es ist unglaublich, was da vorkommt. Das kann man sich nicht vorstellen. Also der normale Ablauf ist so, man meldet sich an und es dauert keine 5 Minuten. Da kommen halt direkt bestimmt 16 Nachrichten rein. Und das Schlimme daran ist, dass das halt nicht Gleichaltrige sind, sondern Leute, die extrem viel älter sind. Zum Beispiel? 50 aufwärts, 45. Mhm. Also nicht mal an die 30, sondern schon so 40, 50. Glauben die denn, dass ihr vielleicht noch jünger seid als 16? Also wir machen das so. Wir laden Bilder von, oder Ronja lädt halt Bilder hoch von sich früher. Mhm. Also wo sie so 14, 15 war, die hat noch ein paar auf dem PC, wie das früher so war. Ja. Und da ist sie deutlich jünger. Also sieht sie meiner Meinung nach deutlich jünger aus als 16 teilweise auch. Und ich finde es halt unglaublich, was da für Angebote kommen, zu was die Leute einen einladen. Das geht also schon in die Prostitution rein. Aber du meldest dich als junger Mann an oder auch als Mädchen? Nee, immer als junge Frau. Also immer als Frau. Also Ronja als Frau und Sven? Was ja, es ist aber natürlich nicht, also es ist nicht mein Name. Den verändern wir auch immer. Und wir melden uns zusammen da an und machen das dann immer zusammen. Ah, verstehe. Ihr seid quasi eine Person. Genau, wir sind eine Person. Ich verstehe. So, wie weit geht ihr denn dann? Also das Weiteste, was wir bis jetzt geschafft haben, war halt, dass die uns dann Bilder geschickt haben von sich selber auch und halt so weit, dass wir Treffen ausmachen, aber da halt nicht zu erscheinen. Also das ist mir ein bisschen zu krass. Mhm. Und natürlich halt, die bieten dir halt Geld in Form von Amazon-Gutscheinen oder PayPal und so weiter, dass man halt nicht zurückverfolgen kann, wo das Geld herkommt. Und dieses Geld geben sie dir für irgendwelche Videos. Zum Beispiel, letztens war das 100 Euro Amazon-Gutschein, hat uns einer dafür geboten, dass wir ein 90-minütiges Video machen, wo wir uns selbst befriedigen, 90 Minuten lang. Also wir ist ich, ne? Ihr seid ja eine Person. Ja, genau, der Fake-Account sozusagen. Ja, genau. Mhm, ja. Genau, wir als junges Mädchen haben 100 Euro dafür geboten bekommen, uns 90 Minuten lang. Und er wusste, dass wir minderjährig sind. Und der hat das bei vollem Bewusstsein gemacht und hat auch ganz gezielt nachgefragt. Und ich finde das halt extrem schlimm und finde, dass Eltern mal ein bisschen drauf aufpassen müssen und mal ein bisschen danach schauen müssen, was ihre Kids so im Netz machen. Also nur ist ja das Alter zwischen 14 und 16 oder zwischen 16 und 18 ist ja nicht mehr so juristisch heikel, wie wenn man unter 14 ist. Das heißt, also, ein 16-Jähriger kann ja oder eine 16-Jährige kann ja durchaus einen Kontakt mit einem Mitte 20-Jährigen haben. Da ist ja auch juristisch nichts gegen einzuwenden. Ja, aber ich habe da manchmal moralisch mit das Gefühl. Ja, natürlich. Ich glaube, dass ein 16-jähriges Mädchen, was ich sag mal jetzt in die 10. Klasse der Realschule geht und vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen hat, da vielleicht in Fallen reintappen könnte, absolut. Halt dann fürs Leben prägen. Ne? Na, also, weißt du, Sven, ich glaube ja sogar, wenn ihr euch als 14-Jährige ausgeben würdet, würdet ihr genauso viel oder vielleicht noch mehr Klicks haben. Ja, wahrscheinlich noch mehr. Noch mehr wahrscheinlich, ja. Also würde ich auf jeden Fall vermuten. Und was halt dabei uns auch extrem aufgefallen ist, dass das halt eigentlich immer so Männer sind, die halt sich alleinstehend ausgeben und dann immer so auch so beschreiben, was sie so hobbymäßig machen und was für Berufe die auch haben. Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dieser Mann, also ein Mann war dabei, der sagt, er sei Hochschullehrer, wenn ich mir dann vorstelle, dass er von seinem Job, wo er die ganze Zeit junge Mädels vor sich sitzen hat, dass er dann nach Hause kommt und sich dann erstmal so denkt, yo, was mache ich heute Abend? Ich könnte ja mal ein bisschen versuchen, junge Mädchen dazu zu treiben, mir Nacktfotos von sich zu schicken. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Befremdliche an der ganzen Situation. Wie weit geht ihr denn auf die Wünsche von den Gesprächspartnern ein? Gar nicht. Also keinerlei Bilder versenden oder keinerlei irgendwas. Also es ist so, dass man dann mal so ein Bild vom Pool oder aus dem Sommerurlaub schickt, als Vorabvorschlag, um zu gucken, wie weit diese Menschen gehen. Mhm. Da ist halt so ein gewisser Kick auch ein bisschen für uns bei, aber es ist halt unglaublich schlecht. Wir sagen diesen Leuten das auch und lassen das dann halt bei Gelegenheit auch auffliegen. Und dann bemerken wir, dass diese Leute durchaus wissen, dass das sehr falsch ist, sich sofort abmelden, beziehungsweise uns als Benutzer sperren und melden. Ja, ja. Will mir eben innehalten, du sagst, das ist für euch ein Kick. Was ist das für ein Kick? Leute zu verarschen mit Recht. Irgendwie. Man weiß halt die ganze Zeit, dass man im Recht ist und man versucht halt die ganze Zeit, Leute darauf aufmerksam zu machen, wie scheiße die eigentlich sind. So, wenn jetzt aber, übrigens löst ihr das immer auf am Ende? Ja, natürlich. Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn der Sache, halt einfach den Leuten zu zeigen, Wie sind die Reaktionen? Wie unterschiedlich fallen die Reaktionen aus? Also, das geht von einfach gar nicht zurückschreiben und abmelden bis zu richtigen Hasstiraden und dann auch Drohungen irgendwie mit juristischen Schritten, weil ein Fake-Profil, also weil wir ein Fake-Profil gemacht haben und dann gegen diese Dating-Richtlinien da in den Nutzungsbedingungen halt verstoßen haben. Gab es da schon mal Konsequenzen? Das hatte noch keine. Also man wird da mal gesperrt, so, aber mehr passiert da nicht. Ja. Wenn sich jetzt jemand meldet, sagen wir mal, der ist 24, was macht ihr mit dem? Den ignorieren wir eigentlich ziemlich weg dann, also dem schreiben wir einfach nicht zurück. Ab welchem Alter findet ihr es moralisch heikel und verwerflich? Wenn die Person so 40, 50 ist, finde ich das, Mitte 30 auch schon. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe früher auch mal eine Freundin gehabt, die auch 4 Jahre oder 5 Jahre jünger war als ich. Ronja ist ja jetzt auch 22, ist ja auch 3 Jahre jünger, das ist ja durchaus okay. Aber die Leute fordern halt nur eins ein. Die machen sexuelle ja, Andeutungen und wollen sich halt. Die wollen Sex und die wollen, um es ganz, ganz platt und blöd auszudrücken, aber so ist es, die wollen Frischfleisch haben. Ja, genau. Und suchen sich junge Mädchen gezielt. Und viele junge Mädchen sitzen zu Hause, fühlen sich, weiß ich nicht, bekommen vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit und das ist dann deren Schritt, so Aufmerksamkeit zu bekommen und können da halt ein bisschen halt auch mit in die Scheiße gehen, sozusagen. Ne? Absolut, da können üble Dinge raus entstehen. Ja. Wie lange wollt ihr das noch machen? Gar nicht mehr so lange. Also wir sind jetzt auch gerade so dabei, das so ein bisschen schleifen zu lassen, weil man halt immer wieder dieselben Erfahrungen macht und immer dieselben Eindrücke bekommt. Und jetzt ist halt dann auch irgendwann, erreichen wir damit ja auch nicht viel. Ja. Es war spannend, da mal reinzugucken, wie es da so läuft und was da abgeht. Aber das ist jetzt nichts, was wir für immer machen wollen, auf keinen Fall. Also nehmen wir mal euren Anruf auch als Warnung an junge, sehr jüngere Leute, da wirklich vorsichtig zu sein, weil in der Regel schlimme Dinge daraus resultieren können. Auf jeden Fall. Ja. Ronja, Sven, danke, dass ihr angerufen habt. Ja, Jürgen, dürfen wir noch eventuell ein Autogramm von dir haben? Ja, das sehr gerne. Jeder weiß, aber. Wir rufen euch nochmal an wegen eurer Anschrift. Okay, danke. Ihr beiden, macht's gut, ciao. Genau, schönen tschüss. Abend. Danke, tschüss. Und hier ist die Kirsten, die ist 70. Guten Morgen, Kirsten. Ja, morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, ich rufe zu dem Thema an, das du auch vorhin mal kurz angesprochen hast, und zwar das Gesetz über die Sterbehilfe. Mhm. Und dieser Beschluss, der hat mich also sehr traurig und auch sehr wütend gemacht. Und ich hoffe, dass ich also nicht so emotional jetzt reagiere. Und ich fühle mich also völlig bevormundet hier von unserer Regierung. Nicht von der Regierung, von dem Parlament. Ja, oder von dem Parlament. Ja, das ist ja kreuz und quer durch alle Parteien gingen ja die Vorschläge. Ja, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt. Ja, ja. Weil ich habe ja gesagt, ich bin jetzt im Moment nicht so ganz sachlich, aber ich finde das also ganz schlimm. Also die Situation ist jetzt schlimmer als vorher. Ja, natürlich. Es hat sich verschärft alles. Und die Politiker ignorieren den Mehrheitswillen des Volkes. Ja, die fragen gar nicht das Volk, sondern die haben also über meinen Kopf hinweg entschieden. Mhm. Ganz einfach. Und das macht mich auch sehr unruhig, weil ich fühle mich auch sehr betroffen davon, weil es mir nicht so ganz gut geht. Ja, ich bin also vor 4 Jahren lungentransplantiert worden. Ah. Ich weiß, das ist also keine Heilung, sondern es ist nur eine Therapie. Und irgendwann wird die Lunge auch den Bach runtergehen. Mhm. Außerdem habe ich dann ein Jahr später Brustkrebs bekommen. Mhm. Und im letzten Jahr habe ich in der transplantierten Lunge Lungenkrebs bekommen. Ach du je, in der transplantierten Lunge? Ja, in der transplantierten Lunge. Die Ärzte wissen auch nicht, woher das kommt. Sowas kann ob das aber auch vielleicht schon drin gesteckt hat vielleicht, oder so. Ja. Mhm. Und dann halt durch die Medikamente, ich muss ja diese Immunsuppressiva nehmen. Mhm. Und dadurch ist ja auch mein Immunsystem immer ganz geschwächt. Ja. Und ob sich dann der Krebs dadurch weiterentwickelt hat, der schon in der Lunge steckte, oder wie das da hingekommen ist. Ich habe bis jetzt Glück gehabt, da ich ja immer unter strenger Kontrolle stehe, dass alles rechtzeitig erkannt wurde und operativ behoben werden konnte. Und es hatten sich keine Metastasen gebildet. Aber so, jetzt hattest du als ferne Option auch im Kopf, wenn es irgendwann mal ganz schlimm wird, wirst du vielleicht zur Sterbehilfe greifen wollen? Ja, das war für mich eigentlich ganz klar. Mhm. Denn ich möchte wirklich auch in Würde sterben. Mhm. Und ich weiß, wie das ist, wenn man keine Luft mehr bekommt und wie das dann im Endstadium wahrscheinlich sein wird. Ich war immerhin 5 Jahre lang sauerstoffpflichtig und die letzten 3 Jahre hatte ich noch, also bevor ich transplantiert wurde, noch 10 Stunden am Tag ein Beatmungsgerät. Mhm. Und ich weiß, es ist nur eine Qual. Und naja, und was mit dem Krebs ist, da kann man auch hinterher so viele Schmerzen haben, dass kein Morphium mehr wirkt. Ne? Wir hatten ja bisher eine Gesetzeslage, die in einer gewissen Weise einem Arzt das noch ermöglichte zu tun, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt haben wir eine Gesetzeslage, die jeden Arzt verunsichert, weil der Arzt es geht nicht nur um die geschäftsmäßige Das finde ich auch Tötung, nicht gut. Die verboten ist, sondern es geht um die Ärzte, die sich das sehr genau überlegen, jetzt mal einmal einem Patienten zu helfen, nämlich wenn sie 2-3 Mal machen, gilt das auch schon als geschäftsmäßig und sie stehen mit einem Bein im Gefängnis. Und das ist wirklich, finde ich, wirklich eine Ungeheuerlichkeit, muss ich sagen. Ja, das finde ich auch. Und das nimmt so den Leuten also die Hoffnung. Ich meine, nichts gegen die Palliativ- Station oder gegen das Hospiz und so weiter. Aber es gibt ja wirklich Fälle, wo auch das nicht mehr hilft. Nicht? Und wo die Leute wirklich noch entsetzlich leiden und sich quälen müssen. Kirsten, selbst, es gibt auch Fälle, das weiß ich, wo auch die Palliativmedizin noch helfen kann, wo auch die Schmerzen eingedämmt sind. Mhm. Aber wo selbst ein Mensch, der bis zu dem Zeitpunkt die Palliativmedizin als das Würdevollste gesehen hat, aber der Patient an einen Punkt kommt, wo er das nicht mehr als würdevoll sieht, weil er vielleicht seine Autonomie verloren hat. Ja. Und er einfach sagt, ich möchte nicht mehr. So, ja. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, und jetzt das heißt, jetzt werden die Menschen in die Illegalität getrieben. Das heißt, die Kohle haben, fahren in die Schweiz. Mhm. Oder die gute Verbindung, private Connection zu Ärzten haben, die können das noch in Anspruch nehmen. Otto Normalverbraucher kann es nicht mehr. Ja, oder man bunkert so viel Medikamente, dass man dann im Falle, also wenn man noch in der Lage ist, die dann nimmt. Oder so, ja. Und da weiß man wieder nicht, wie die wirken und ob das alles dann richtig verläuft. Ja, genau, und ob man dann überhaupt einen Arzt fragen kann, wie die wirken und so weiter, weil der sich dann auch vielleicht schon wieder strafbar macht. Ich war sehr entsetzt. Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass die Gesetzesvorlage von Professor Lauterbach und von Herrn Hinze durchkommt. Aber nun ist es nicht so. Ja, ich fühle mich so ausgeliefert und ich weiß auch nicht, was man dagegen unternehmen kann. Ich glaube zunächst erstmal gar nichts, bis irgendwann wieder ein neuer Anlauf unternommen wird, dass sich das Gesetz liberalisiert. Aber das wird eine Weile dauern. Tja. Also muss man sich jetzt damit arrangieren. Ich finde das also, es macht mich sehr traurig und auch wütend. Ja, ich glaube, da sprichst du ganz vielen Menschen aus der Seele. Ja. Die das als und für jeden Mist, um das mal deutlich zu sagen, wenn eine Straße umbenannt werden soll und so weiter, dann wird also eine Volksbefragung gemacht, jedenfalls in meiner Stadt hier. Und aber bei solchen wirklich ganz wichtigen Sachen, da werden die Leute nicht befragt. Ne? Ja, das sehe ich genauso. Also die entscheiden über unsere Köpfe hinweg. Also das, ich war so wütend, ich habe gedacht, ich gehe nie mehr zu einer Wahl. Mhm. Aber das ist ja auch nicht das Richtige. Das ist auch nicht das Richtige. So, das war auch eine klare Meinungsäußerung von Kirsten. Ja. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf. Ja, bitte. Alles Gute. Und einen schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Conny, 49. Guten Morgen, Conny. Hallo, Conny. Hallo. Ja, hallo, Conny. Hallo, 49 stimmt aber nicht 50. Oh, dann sage ich Conny 50. Ja, aber ich habe mal eine ganz kleine Beschwerde zu Anfang. Ich finde es ein bisschen blöd, dass ich mit einer akuten Lebenskrise hier so lange warten muss seit 1 Uhr und die wegen irgendwelchen Sexsachen anrufen, die kommen gleich dran. Okay, ich nehme die Kritik mal so hin, aber es ist halt die Sendung so. Aber ich habe gleich zu Anfang schon immer von gestern gesagt, wäre mir lieber, dass ich ein bisschen früher dran komme, weil ich sehr viel zu erzählen habe. Na gut, aber jetzt bist du ja dran, umso besser. Okay. Liebe Conny, um was geht's denn? Und zwar geht's darum, dass ich eigentlich seit dem 7., 8. Lebensjahr bei den Großeltern aufgewachsen bin, weil meine richtige Mutter nie von ihren Kindern viel was wissen wollte. Was die Mutter sich hat scheiden lassen, hat sie halt die Kinder abgegeben. Mhm. Ich hatte aber ständig Kontakt zur Mutter, weil die kam halt ziemlich oft zu den Großeltern, hat aber immer, also psychisch mich richtig sozusagen tyrannisiert. Das ging das ganze Leben so. Also das war irgendwann dann so massiv, dass ich auch jahrelang Psychotherapie brauchte und heutzutage auch psychisch krank bin. Ich habe halt auch unter anderem eine Borderline-Störung, bin auch berentet und habe halt bin kaum belastbar für irgendwelche Sachen. Mhm. Und ich habe dann wirklich das immer jahrelang ausgehalten, doch mit der Mutter Kontakt zu halten, weil ich immer versucht habe, mein Bestes zu geben, habe immer gedacht, das ist halt doch meine Mutter. Die hat mich halt immer sozusagen seelisch richtig gequält. Dann kam sie aber immer wieder irgendwann lieb an. Ich wäre ja doch ihr Kind und ich bin immer da drauf reingefallen. Mhm. Und dann, das sind dann jetzt ungefähr, wie lange ist es jetzt, 2 Jahre ist meine Mutter jetzt im Dezember tot. Sagen wir mal so 4 Jahre vor ihrem Tod habe ich dann den Kontakt schriftlich abgebrochen, indem ich ihr einen Brief geschrieben habe, dass er sich bitte nie mehr bei mir melden soll, dass ich diesen psychischen Terror einfach nicht mehr aushalte. Also ich habe gedacht, wenn ich weiter mit ihr Kontakt habe, tue ich mir irgendwann was an. Ich habe das nicht mehr geschafft. Hat sie sich dran gehalten? Ja, das Ende vom Lied war halt, sie hat mich dann sozusagen auf Deutsch gesagt im Arsch gar nicht mehr angeguckt. Ja, aber das wolltest du doch. Ja, aber wollen eigentlich, normal habe ich mir gewünscht, dass er sich doch nochmal meldet. Na gut, aber wenn du einen Brief schreibst und den Kontakt abbrichst, dann... Ja, ich habe gehofft, dass er das dann mal einsieht. Ich habe ihr zum Beispiel im Brief auch geschrieben, dass ich das nie verkraftet habe, dass sie mir praktisch zuletzt, wo meine Großmutter noch gelebt hat, den Kontakt zu ihr untersagt hat. Und eigentlich war ja die Großmutter für mich meine Mutter. Das habe ich halt auch nie verkraftet, dass sie mir praktisch wie meine Oma halt entzogen hat. So, dann ist deine Mutter gestorben, ohne dass ihr euch nochmal gesehen habt. Wir haben uns immer noch gesehen, praktisch wie immer jedes Monatsende auf der Bank, weil wir zufällig die gleiche Bank hatten. Okay, aber es wurde kein Wort mehr gesprochen. Nee. Sie hat mich dann zuletzt da vor 2 Jahren im November nochmal so intensiv so angeguckt, als wollte sie irgendwas sagen. Mir ging es aber genauso. Aber keiner hat sich anscheinend so getraut. Ja, und dann stand irgendwann im Dezember, so zwischen den Jahren, die Polizei bei mir vor der Tür. Sie haben mir halt mitgeteilt, dass die Mutter tot in der Wohnung gefunden wurde. Wie hast du das da empfunden? Im ersten Moment habe ich vor denen wohl so gewirkt, als würde mich nicht so berühren. Aber kurz drauf dachte ich halt, ich habe auch eine Freundin, also mit der ich zusammen bin, die war noch bei mir. Und die hat mich dann noch ein bisschen gestützt in dem Moment. Ich dachte nämlich auf einmal, ich krieg totalen Nervenzusammenbruch und fall gleich um. Also mir war es ganz komisch. Jetzt. Und ich habe das halt irgendwie jetzt bis heute nicht verkraftet. Ich fühle mich halt so schuldig, weil ich halt diesen Brief damals geschrieben habe. Und was weiß ich, was hat mir aber das ganze Leben so wehgetan, dass ich das halt irgendwie nicht mehr verkraftet habe mit dem Kontakt. Aber wieso fühlst du dich schuldig, wenn eigentlich, wie du es gerade geschildert hast, deine Mutter die mega Schuldige ist in eurer Biografie? Ja, sagt ja jeder, es versteht auch kaum jemand, dass ich da so hinterher traue, aber praktisch diese... Trauerst du dieser Person nach? Also meine Psychologin hatte damals mal gesagt, wo ich auch jetzt lange war, die hatte mal gesagt, ich würde eigentlich eine Mutter hinterher trauern, die ich eigentlich nie hatte. Das klingt beinahe so, ja. Aber das ist ja das Schlimme. Ich habe halt auch, wie gesagt, wir wohnen zwar nicht zusammen, aber ich habe auch eine Lebensgefährtin. Ja. Bei uns ist auch mehr Zoff als sonst was. Die macht eigentlich dasselbe mit mir, wie das, was ich in der Kindheit nie verkraftet habe. Wie dieses, du kennst das doch, so ein Zuckerbrot und Peitsche. Ach so, das heißt, du bist in einer Beziehung, die auch alles andere ist als glücklich. Ja, genau. Die tut mir auch selber an wie meine Mutter. Einmal total liebevoll, dann tritt sie mir wieder so in den Hintern und das zieht mich noch mehr runter. Je mehr vermisse ich irgendwie meine Mutter im Moment. Ja, wobei die Mutter könnte, die kannst du ja nicht vermissen, weil dir genau dasselbe mit dir machen würde. Ich weiß, aber irgendwie ist es halt komisch und ich gehe auch immer noch sehr oft halt zum Friedhof. Bist du denn auch noch in einer therapeutischen Betreuung oder Behandlung? Nee, im Moment halt, also ich gehe einmal im Quartal sozusagen zum psychiatrischen Gespräch, ja, das mache ich immer. Mhm. Aber Therapie musste ich ja erstmal aussetzen, weil man kriegt ja immer nur so und so viele Stunden bewilligt. Und die Therapeutin ist auch in Rente gegangen, ja. Da muss ich irgendwann, wenn, dann ganz woanders hin. Und ich glaube, du musst dringend ganz woanders hin, wenn die Zeit wieder abgelaufen ist, dass du eine neue machen kannst, eine neue Therapie. Denn das ist ja ein Zustand, nach diesen Jahren jetzt noch in solchen Gefühlen gefangen zu sein, aus denen du ja offensichtlich alleine nicht rauskommst. Denn die Vernunft hilft dir ja nicht. Ja, das Schlimme ist, dass die Freundin mir auch also zusetzt. Ich habe auch durch die ganze Mutter-Kind-Bindung eine totale Angststörung, auch noch so eine Angsterkrankung. Also, und wenn ich mit der Freundin mal kleine Zoff habe, dann tut die mir immer gleich drohen und jagt mir auch Angst ein. So kommt mit der Schwester und was weiß ich. Ja. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Conny, ich finde, da müssen wir jetzt im Hintergrund beraten, wie wir dir konkrete Hilfe anbieten können. Vielleicht sogar, wie du diese Wartezeit überbrücken kannst. Ja. Dürfen wir dich gleich nochmal anrufen? Ja, das wäre lieb. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ich hätte auch gerne ein Autogramm. Sehr gerne. Du sagst deine Anschrift gleich. Okay, jetzt also dranbleiben. Oder? Einfach auflegen und warten, bis es wieder klingelt. Okay, danke schön. Okay, tschüss. Tschüss, Domian. Und hier ist der Daniel, der ist 30. Guten Morgen, Daniel. Hallo, Daniel. Hallo, Domian. Ja, hörst du mich? Ja, hören Sie mich? Ich höre dich auch, aber du musst mich nicht siezen. Also, okay. Um was geht's? Ich wurde in meiner Kindheit körperlich misshandelt in Portugal von meinem Pflegevater. In Portugal? Bist du in Portugal aufgewachsen? Nein, Auslandsmaßnahme vom Jugendamt war das. Eine Auslandsmaßnahme? Weil ich schwer erziehbar war. Ach so. Und wie lange warst du in Portugal? 2,5 Jahre. Ah, ich weiß, es gab früher so Projekte, wo schwer erziehbare Kinder ins Ausland kamen, nach Portugal. Ja, ich weiß nicht, darf ich mal den Namen von diesem Projekt nennen? Von dem Projekt kannst du es gerne nennen, ja. Das Projekt selber hieß Propogne. Ja, okay, gut. Ist ja also wurscht, wie es hieß. Ich glaube, heute gibt's das gar nicht mehr. Es gab damals auch viel Kritik daran und hin und her. Ja, also ich habe auch einige Jugendliche getroffen, wieder in Bonn. Ich komme aus Bonn und die haben auch, der eine wurde auch psychisch unter Druck gesetzt, auch geschlagen. Also wart ihr da alle getrennt in Familien? Da waren mehrere Jugendliche aus Deutschland. Ja, ist mir schon klar. Ihr wart nicht in der Gruppe, sondern seid verteilt worden in Familien. Ja, genau. In portugiesische Familien? Nein, also bei mir war es nur Schweizer. Die aber in Portugal lebten? Ja. Und da hast du Übles erlebt? Ja, ich musste da hart arbeiten und wurde körperlich misshandelt. Zum Beispiel Besenstiel auf dem Kreuz kaputtgeschlagen. Wenn ich nicht 100% gearbeitet habe, habe ich Schläge bekommen. Und dann hat er irgendwann mal angefangen, mit einem dicken Stromkabel mir den Arsch zu versohlen, sodass ich wochenlang nicht sitzen konnte. Wie alt warst du da? Von meinem 16. bis zu meinem 18. Lebensjahr war da. Also warst ja schon fast erwachsen. Ja. Aber diese Projekte sind doch von staatlicher Seite betreut und beobachtet worden. Warum hast du nie irgendwas gesagt? Aus Angst. Vor wem? Vor meiner Pflegefamilie. Aber wenn du das einer der zuständigen Stelle gesagt hättest, dann hätten die dich doch da rausgeholt. Ja, aber ich habe ja gesehen, dass die ihm alles geglaubt haben. Und er hat halt auch viel Alkohol getrunken. Und wenn der Psychologe da war, hat er auch mit ihm Bier getrunken. Dann habe ich mir gedacht, ach so, die glauben das nicht, weil die denen immer alles geglaubt haben. Ich habe mich das nicht wirklich glaubwürdig gefühlt, also. Ja. Das heißt, das war eigentlich eine Maßnahme, wo man euch Gutes tun wollte, aber letztendlich ist es dann für dich noch schlimmer geworden. Ja. Jetzt rufst du mich heute an, du bist 30 Jahre alt. Warum rufst du mich heute zu dem Thema noch an? Ja, das Problem ist, was mich sehr bedrückt, ist, ich habe eine Anzeige gemacht und habe nie wirklich mit den Betroffenen drüber geredet, weil ich einfach froh war, dass es vorbei war. Und dann habe ich mir halt auch Vorwürfe gemacht, dass die Jugendlichen, die danach kommen, dass das meine Schuld wäre. Ach so, die dann später dahin gekommen sind, dass es denen wieder so ergangen ist. Jetzt, ich habe das gerade so gesagt, ich glaube, dass es das heute nicht mehr gibt. Ich weiß es nicht genau. Weißt du es genau? Nee, ich wollte mit dem Verein nichts mit zu tun haben, aber ich habe einen Nachbarn und der war auch in Portugal. Und der hat gesagt, der hat einem auf ein Amt getroffen, Bürgeramt oder so, der auch bei Propognes anfangen wollte. Und dann hat er den aufgeklärt und dann hat er halt doof geguckt. Also der Verein muss es, glaube ich, noch geben. Gut, Daniel, dazu kann ich nichts sagen, weiß ich nicht. Wir werden uns jetzt mal schlau machen, was du vielleicht tun könntest oder was überhaupt noch sinnvoll ist zu machen. Die Sendung ist gleich vorbei, das müssen wir im Hintergrund arrangieren. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja. Okay? Gut. Alles Gute, Daniel. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Ich sage euch nochmal unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Blut. Und ich frage so ganz allgemein an euch, ich möchte gerne mit Leuten sprechen, in deren Leben Blut eine besondere Rolle spielt. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein gutes und schönes Wochenende. Es soll sehr schön und sehr sonnig werden. Wir sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag um 1 Uhr. Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.